an diesem Abend. An diesem Abend passiert es. Da öffne ich dich und trinke dich leer. An diesem Abend entschuldige, dass ich mich wiederhole. An diesem Abend und an anderen Tagen sah ich dich nicht mal. Ich hatte plötzlich Durst und hatte nichts anderes im Haus. Ich liebe dich. Ich tränke dich aus einem Glas. Am Schluss bist du zwar nur eine leere Flasche, aber was rede ich? Ich liebe dich. Und irgendwann wächst du in Scherben.